Miteinander sprechen. Übung 2a. Hören Sie die Zeitangaben und schreiben Sie die Uhrzeit in Zahlen. 18.40 Uhr. 10.45 Uhr. 1.15 Uhr. 20.15 Uhr. 23 Uhr. 4.40 Uhr.